Zum 80. Jahrestag des Sieges in der von Genossin Kim Il-sung organisierten und geleiteten historischen Schlacht von Pottsombo gab es am 4. Juni in Pottsombo einen Fackelzug der Jugendlichen und Studenten und ihr Treffen am Lagerfeuer. Daran nahmen teil der Vorsitzende des Kabinetts der TVRK Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, der stellvertretende Vorsitzende des ZK der PDAK Kim Ginam, der Vizemarschall der Koreanischen Volksarmee Ri Myung-su, Generalstabschef der Koreanischen Volksarmee, der Minister für Volkssicherheit Choi Bu-il und weitere Funktionäre der Partei, bewaffneten Organe, Ministerien, zentralen Institutionen und Massenorganisationen und des Bezirkes Ryanggang. Unter dem Klang des Liedes »Hoch auf den Generalismus Kim Il-sung« begann der feierliche Fackelzug der jungen Avantgarde. Die Einwohner und Schüler des Kreises Pottsun begrüßten die Teilnehmer des Fackelzuges herzlich. Die leitenden Funktionäre der Partei des Staates und der Armee, die Mitarbeiter der Partei, Machtorgane und des Jugendverbandes sowie die Mitglieder der Exkursionsmarschgruppe zündeten das Lagerfeuer an. Am heftig auflodenden Lagerfeuer wurde der lange Epos »Das Gebirge Baekdu« rezitiert. Im Anschluss an das Treffen tanzten die Jugendlichen und Studenten am Lagerfeuer nach den Klängen der Revolutionslieder.